haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Frau aus Ungarn. Erster Teil. In der Küche von Herrn Taumeler roch es angenehm. Er zeigte auf eine große Bratpfanne und lächelte. Auch der Salat, den er in einer großen Schüssel vorbereitet hatte, sah alles andere als ungenießbar aus. Doch da sich unsereins bei seinen Klienten nicht einfach so einladen darf, versuchte ich, das Hungergefühl zu unterdrücken. Ich bin seit vielen Jahrzehnten ein begeisterter Koch. Von der einheimischen Küche bis zu raffinierten asiatischen Speisen koche ich alles. Aha. Wenn andere sich an einem guten Roman erfreuen, blättere ich in einem Kochbuch und lasse mich inspirieren. Ich bin nie gerne gereist, aber kulinarische Reisen mache ich täglich. Kochen Sie auch? Manchmal wärme ich mir eine Pizza auf oder brutzle ein Steak. Meist aber esse ich unterwegs. Zwischen einer Verfolgungsjagd und einer Schießerei mag ich es gerne herzhaft. Ja, nichts gegen die traditionelle, herzhafte Küche. Jedes Land, ja, jede Region hat eine kulinarische Tradition, die man pflegen sollte. Leider kochen die jungen Leute kaum noch. Das liegt an den Fernsehküchen. Die Köche sind schuld, dass nicht mehr gekocht wird. Es gibt eindeutig einen Zusammenhang zwischen der Anzahl von Kochsendungen im Fernsehen und der Anzahl von Menschen, die noch selber kochen. So, so. Die Leute schauen sich im Fernsehen an, wie richtiges Essen zubereitet wird und essen dazu irgendein Fertiggericht, das nach gar nichts schmeckt. Und deshalb haben Sie mich engagiert? Soll ich nach den letzten Hobbyköchen fahnden? Sie sollen eine Frau finden, die spurlos verschwunden ist. Ihre Frau hat sie verlassen. Zwischen den Gängen. Ich lebe seit 30 Jahren alleine und zufrieden. Ich koche zwar gerne, aber ich unterhalte mich nicht gerne bei Tisch. Das macht die Sache etwas kompliziert. Viele Gerichte muss man für 2 oder sogar 4 Personen kochen. Alles andere macht keinen Sinn. Deshalb lade ich mir schweigsame Gäste ein. Heute würde man sagen, virtuelle Gäste. Und wann erscheinen die Gäste? Noch einer sitzt schon da. Ah. Da, auf dem Stuhl. Ein netter, pensionierter Professor aus Budapest. Deshalb, aber nicht nur deshalb, koche ich heute ungarisch. Wer ist die Frau, nach der ich suchen soll? Eine Ungarin. Jung. Nicht besonders hübsch, aber eine hervorragende Köchin. Von ihr habe ich das Rezept für Kalbsleber à la Zapari. Zapari, ist das ein berühmter Koch? Mögen Sie ihn erreihen? Die inneren Werte mag ich sehr, vor allem gut durchgebraten. Dieses Gericht ist äußerst delikat. Ich habe es bereits einmal gekocht, zusammen mit Frau Horvath. Mm. Allerdings mögen nicht alle die Zutaten. Frau Horvath ist die verschwundene Frau. Genau. Also, für 4 Personen benötigt man 8 dünne Scheiben Kalbsleber, 2 Schweinenieren, 1 Schweinehirn, Zitrone, Paprikaschote, Zwiebel, 1 Tomate, Pfeffer, Paprikapulver, Edelsüß und etwas Majoran. Die gelb-weiße Masse, da ist das Schweinehirn. Genau. In Ungarn gibt es auch wunderbare Rezepte für Herz und Lunge. Aha. Die Österreicher haben das von den Ungarn übernommen. Mhm. Ich mag auch Kaldaunen. Das sind Kutteln. Und Sie? Ich werde meine Pizza aufwärmen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Hauptsache, Sie finden Frau Horvath. Falls ihr nicht etwas zugestoßen ist. Woher kennen Sie die Frau und wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Ja, sie muss hier bei Nachbarn gewohnt haben. Ich vermute bei den Guyas. Ich habe sie im Supermarkt getroffen und ich habe sie angesprochen, weil sie Zutaten für ein richtiges Gulasch einkaufte. Später haben wir 2-mal hier gekocht. Und dann war sie plötzlich weg. Vielleicht ist sie zurück nach Ungarn. Das glaube ich nicht. Haben Sie mit der Frau nur gekocht oder auch andere fleischliche Gelüste ausprobiert? Ja, vor 20 Jahren vielleicht wäre ich hier verfallen, weil sie so toll kocht. Aber heute bedeutet mir das nicht mehr viel, im Gegenteil. Ich wünschte ihr, dass sie einen netten Mann kennenlernt. Und dann war sie plötzlich weg. und niemand scheint sich an sie zu erinnern. Vielleicht war sie wie der virtuelle Professor aus Budapest nur in ihrem Kopf zu Gast. Ich kann sehr wohl noch unterscheiden zwischen meinen Gästen und realen Personen. Sie zum Beispiel sind real, deshalb gehen Sie mir auch langsam auf die Nerven. Suchen Sie nach der Frau, aber lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Er nannte mir die Anschrift der Guyas, bei denen er Frau Horvath zweimal ins Haus gehen sah. Es war ein ziemlich großes Haus mit üppig bewachsenem Garten. Frau Guya stand, mit einem Gartenschlauch bewaffnet, neben einer Birke. Wir kaufen nichts und möchten auch für keine Sekte Geld spenden. Das macht nichts. Mein Name ist Philipp Meloni und ich bin Präsident des Vereins für ungarische Kochrezepte. Wir bevorzugen die mediterrane Küche, nur mein Mann isst ab und zu chinesisch oder Sushi. Ungarn hat eine reichhaltige Esskultur und die ungarischen Frauen gelten als feurig wie Paprika. Ich kann Ihr Temperament ein wenig abkühlen, falls Sie nicht sofort verschwinden sollen. Ich suche nach einer Frau. Ich bin verheiratet und Affären langweilen mich. Dann sind Sie keine dieser verzweifelten Hausfrauen. Solchen Mist schaue ich mir nicht an. Verschwinden Sie jetzt endlich? Ein paar Fragen hätte ich noch. Sind Sie Versicherungsvertreter? Mein Mann leitet eine Versicherung. Pech gehabt. Ich suche eine Ungarin. Hier bei uns? Im Internet finden Sie problemlos Dutzende von Frauen, die Sie für Ihre Bedürfnisse kaufen und importieren können. Ich suche aber eine ganz bestimmte Frau. Horvath ist ihr Name und sie wurde hier in dieser Gegend, genauer in der Nähe dieses Hauses, mehrmals gesehen. Unsere Putzfrau stammt aus Kroatien und unser Gärtner ist Deutscher. Sie haben sich garantiert in der Straße geirrt. Und wenn Sie jetzt nicht sofort unser Grundstück verlassen, werde ich Sie mit der Militärpistole meines Mannes erschießen. Das würden Sie tun. Nein, aber der Gedanke versetzt mich in positive Schwingungen. Sie wandte sich ab und spritzte mit dem Gartenschlauch die Hecke. Als ich mich in der Gegend ein wenig umsah, stieß ich auf einen Mann, der langsam ging und sich alles einzuprägen schien. Hier sieht man nie einen Polizisten. Die Wagen können stundenlang in der blauen Zone stehen, ohne dass die Fahrer gebüßt werden. Und Sie beobachten alles und erstatten bei der Polizei Rapport und Anzeige? Nein. Ich gehöre nicht zu diesen Aushilfspolizisten. Nein, ich beobachte nur. Beobachten Sie auch Menschen oder nur geparkte Autos? Ja, alles. Auch die Veränderung in den Gärten und den Häusern. Die Vorhänge da drüben, Das ist alles viel spannender als Fernsehen. Ich suche eine Ungarin, die ab und zu bei den Guyas gesehen wurde. Bei den Guyas? Ja. Eine Ungarin? Ja. Nein. Also die haben eigentlich nie Gäste und in den vergangenen Wochen habe ich hier keine Frau gesehen, die auch nur annähernd ungarisch aussah. Was ist mit Herrn Taumeler? Kennen Sie ihn? Ja, es ist ein Spinner. Der redet mit Leuten, die er sich einbildet und geht allen realen Personen aus dem Weg. Also früher oder später wird er in der geschlossenen Abteilung landen. Als ich meinem Klienten einen Höflichkeitsbesuch abstattete, war er noch immer in der Küche am Werkeln. Ich sah durch das Fenster, wie sich ein paar Katzen um die Leber, Niere und das Hirn stritten, das er als Mittagsmahl zubereitet hatte. Na und? Wissen Sie, dass etwa 50% der in Europa hergestellten Lebensmittel weggeschmissen werden oder verderben und verrotten? Mein Essen erfreut wenigstens ein paar Tiere und natürlich mich. Sehen Sie, jetzt bereite ich gefüllte Kohlrabi zu. Töltöt Karalabe oder so ähnlich. Auch ein Rezept von Frau Horvath. Und ganz einfach, weshalb versuchen Sie, es nicht nachzukochen? Ein andermal vielleicht. Zu Hause wartet eine Pizza darauf, dass ich sie liebevoll aufwärme. Kohlrabi. Gefüllt mit Schweinehacken, einem Ei, Petersilie und Dill. Und einem eingeweichten Brötchen. Schmeckt vorzüglich. Ihre Frau Horvath ist ein Phantom. Niemand kann sich an sie erinnern. Weil man sie aus dem Wege geräumt hat. Bei den Guyas habe ich öfter heftigen Streit bemerkt. Die Eltern, aber auch der Sohn. Das geht ganz schön heftig zu und her. Und Sie glauben, dass die Guyas Frau Horvath getötet haben? Das herauszufinden ist Ihr Job. Erkundigen Sie sich bei der Polizei, ob eine Frauenleiche gefunden wurde. Frau Horvath trägt übrigens auf dem rechten Oberschenkel ein auffälliges Tattoo. 2 Rosen über Kreuz. Und das hat sie Ihnen beim Kochen gezeigt? Sie trug sehr kurze Röcke. Soll ich wegschauen? Aus Höflichkeit vielleicht? Ich bitte Sie. Ihr lud mich zu gefülltem Kohlrabi ein, was ich dankend ablehnte. Ein Anruf bei der Polizei ergab, dass tatsächlich in den vergangenen Tagen eine unbekannte Frauenleiche gefunden worden war. Ob diese allerdings eine Tätowierung auf dem rechten Oberschenkel trug, wollte oder konnte man mir nicht sagen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Frau aus Ungarn. Erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Frau aus Ungarn. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloneys Klient vermisst seit einigen Tagen eine junge Ungarin, die er in einem Supermarkt kennenlernte und die vermutlich in der Nachbarschaft wohnte. Da sich außer ihm niemand an die Frau erinnert, bittet er Maloney darum, nach ihr zu suchen. Frau Horvath hat außer ein paar Kochrezepten keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit Ausnahme von Maloneys Klienten erinnert sich niemand an sie. Von der Polizei erfährt Maloney, dass vor einigen Tagen eine unbekannte Frauenleiche aufgefunden worden ist. In der Gerichtsmedizin war es angenehm ruhig. Doch plötzlich begann ein Pathologe mit seiner Arbeit und das hörte sich nach rauem Handwerk an. Der Polizist zeigte auf die Leiche der jungen Frau, die mehrere Stichwunden aufwies. Üble Sache, Maloney. Die Frau wurde nachts in einem Park im Westen der Stadt ermordet. Bis jetzt gibt es keinerlei Hinweise auf ihre Identität. Die Frau sieht nicht wie eine Ungarin aus. Die Frau ist mit ziemlicher Sicherheit Schweizerin. Und woran erkennen das die Gerichtsmediziner? Sie trug einen Einkaufszettel auf sich. Darauf steht 2 Peperoni und saurer Rahm. So etwas schreibt nur eine Schweizerin. Und was hat sie sonst noch eingekauft? Die Zutaten wurden analysiert und unser Computer hat 76 Gerichte ermittelt, die mit diesen Zutaten gekocht werden können. Oh. Seit einer Woche werden in der Polizeikantine täglich 5 dieser Gerichte gekocht und angeboten. Wenn es uns dadurch gelingt, eine geistige Verbindung zur Toten herzustellen, fällt es uns leichter, den Mord aufzuklären. Ist eines der möglichen Gerichte ungarisches Gulasch? So ist es, Maloney. Es steht übermorgen auf dem Menüplan. Ich kann Ihnen einen Essensgutschein besorgen. Danke, danke, aber ich esse und ermittle lieber allein. Die Frau, die ich suche, hat ein auffälliges Tattoo am Oberschenkel. Diese Leiche hat keine Tätowierungen. Dafür war die Frau drogentüchtig und schwanger. Und es gibt keinerlei Hinweise auf den oder die Täter. Die Leiche hat rote Farbe an der einen Hand. Wir haben einen Antrag gestellt, die Farbe zu analysieren. Es dauert allerdings ein paar Tage, bis der Antrag bewilligt oder verworfen wird. Bis dahin sind uns die Hände gebunden. Was Sie nicht daran hindern wird, ein Kreuzworträtsel zu lösen. Wir sparen, wo wir können, Maloney. Das sind wir den Steuerzahlern schuldig. Da drüben, das ist Herr Widlisbach, nicht der, der liegt, der steht. Ah. Er ist Schreiner, aber seit 3 Jahren arbeitslos. Im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms sägt er jetzt Schädeldecken auf. Au. Dadurch können wir einen Pathologen einsparen. Ah. Sollte dieser in den nächsten 3 Jahren keine neue Stelle finden, kann er später in der Kantine die Kalbsbrust aufschneiden und Gemüse rösten. Für den dadurch überflüssig gewordenen Hilfskoch finden wir sicherlich auch noch eine schlecht bezahlte Arbeit. Ich verkniff mir die Bemerkung, dass man mit seiner Entlassung dem Steuerzahler einen größeren Gefallen tun würde. Schließlich ist unsereins trotz allem an einem einigermaßen guten Einvernehmen mit der Polizei interessiert. Mit den neuen Erkenntnissen besuchte ich am Abend meinen Klienten, der bereits wieder am Kochen war. Leccio ist ein klassisches ungarisches Gericht. Viele Paprikaschoten, Tomaten, Zwiebeln, etwas Paprikapulver und Salz. Man kann es auch mit Wurst, Ei oder Reis zubereiten, ganz einfach und lecker. Und es schmeckt immer anders, je nach Größe und Farbe der Paprikaschoten. Sie sollten sich als Aushilfskoch in der Kantine des Polizeipräsidiums melden. Dort kocht man seit Tagen nach, was eine Leiche eingekauft hat. Frau Horvath wurde ermordet aufgefunden? Das ist entsetzlich. Die Frau entspricht nicht ihrer Beschreibung und sie hat auch kein Tattoo auf dem Oberschenkel. Dann besteht Hoffnung, dass Frau Horvath noch lebt. Falls diese Frau Horvath nicht nur in ihrer Fantasie existiert. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich Realität und Einbildung wunderbar auseinanderhalten kann. Sie sind Realität. Genauso wie Herr Goldbach. Wer ist Herr Goldbach? Er steht neben Ihnen und trinkt ein Glas Tokaja. Oder wie der Wein heißt, ein wunderbarer Wein übrigens. Herr Goldbach steht neben mir. Tun Sie nicht so, Maloney. Einbilden tue ich mir nur Frau Schwarzer. Sie trägt ein hübsches Sommerkleid und wartet im Wohnzimmer auf mich. Wo genau steht Herr Goldbach? Provozieren Sie mich nicht. Suchen Sie nach Frau Horvath. Sie ist so real wie Sie und Herr Goldbach, nicht wahr, Herr Goldbach? Er lächelte und schaute links an mir vorbei. Ich wischte mit meiner Hand durch die Luft, was meinen Klienten zu einem heftigen Kopfschütteln veranlasste. Da ich nicht wusste, ob ich Herrn Goldbach getroffen hatte, verzichtete ich auf eine Entschuldigung. Da ich schon in der Gegend war, besuchte ich die Familie Guya. Diesmal saßen Vater und Sohn im Garten und spielten Schach. Eine Ungarin? Und sie ist Ihnen weggelaufen, hier in der Gegend? Da passt man einen Moment nicht auf und schon ist sie weg. Seit Tagen suche ich nach ihr. Haben Sie es schon auf dem Fundbüro versucht? Unglaublich, diese Leute. Kaufen sich Frauen aus dem Katalog und wundern sich dann, wenn diese die erstbeste Gelegenheit benutzen, um ihrem Martyrium zu entkommen. Vielleicht ist sie ja bei Ihnen untergekommen. Jemand soll gesehen haben, wie sie hier im Haus ein- und ausging. Jemand? Hier in der Gegend lebt niemand, der so heißt. Oder kennst du einen Herrn Jemand, ja? Die einzige Frau, die in diesem Haus ein- und ausgeht, ist meine Mutter. Na eben. Ich stecke mitten im Studium und habe keine Zeit für Liebschaften. Das versteht ein Kerl wie er nicht. Oh doch, das verstehe ich sehr gut. Wird die Frau unversehens schwanger, dann muss entweder das Kind oder die Frau weg. Wovon reden Sie? Oh, lass ihn. Das ist ein Verrückter wie dieser Taumeler. Wir sollten uns wieder auf das Spiel konzentrieren. So ist es. Gehen Sie bitte. Sollten wir Ihre Frau im Keller oder der Waschküche finden, werden wir sie bei der Polizei abgeben. Und sollten Sie uns noch einmal beehren, dann werden wir auch Sie bei der Polizei abgeben. Der war gut. Sie zeigten beide zum Gartentor und ich winkte ihnen freundlich zu. Aus sicherer Entfernung beobachtete ich die beiden eine Weile, doch es geschah nichts, was sie verdächtig gemacht hätte. Dafür entdeckte ich hinter einem geparkten Wagen eine junge Frau auf einem Fahrrad, die ebenfalls interessiert auf die beiden Schachspieler starrte. Lassen Sie mich, verschwinden Sie, hauen Sie ab, sonst beiße ich. Falls Sie hungrig sind, könnten wir uns gemeinsam bei Herrn Taumeler verpflegen. Mögen Sie Peperoni? Wie kommen Sie auf Peperoni? Einfach nur so. Ich bin der ungarischen Küche zugetan. Anita kocht auch gerne ungarisch. Kennen Sie sie? Das ist gut möglich. Ist sie Ungarin? Nein, sie war mit ihren Eltern oft am Plattensee, Balaton und so. Was ist mit ihr? Weshalb suchen Sie hier in dieser Gegend nach ihr? Sie hatte ein Verhältnis mit einem Mann. Den Namen hat sie mir nicht gesagt, aber wir nahmen uns mal ein Taxi und da stieg sie hier an der Straße aus und ich fuhr weiter. Sie hatte ein Verhältnis mit Vater oder Sohn, Guya? Das vermute ich. Ist ihr etwas zugestoßen? Sieht leider ganz danach aus. Nehmt sie Drogen? Ja, aber nicht mehr regelmäßig, wegen dem Kind. Sie ist schwanger? Erst seit 7 Wochen. Sie freute sich riesig, aber dann war sie plötzlich verschwunden. Mir war sofort klar, dass da etwas nicht stimmt. Weshalb gehen Sie nicht zur Polizei? Weil die mich sofort einbuchten würden. Habe vor 2 Wochen einen Tankstellenshop überfallen. Ging ganz easy. Haben Sie auch schon mal einen Überfall gemacht? Nein, nein, ich mag ruhigere Hobbys. Zum Beispiel Mörder jagen. Sie sind Polizist? Das ist ja krass. Bin ich jetzt verhaftet? Sind Sie nicht. Die Anita, die Sie suchen, ist wahrscheinlich ermordet worden. Also doch. Diese Schweine. Was Ihnen nicht in den Kram passt, wird einfach weggeräumt. Den werde ich es zeigen. Sie werden gar nichts. Wir fahren zur Gerichtsmedizin und hoffen, dass da noch ein arbeitsloser Schreiner Überstunden macht. Dann identifizieren Sie die Tote und überlassen es mir, den Mörder zu überführen. Okay, okay. Aber wehe, Sie legen mich rein. Unterwegs erzählte sie mir von ihren Abenteuern auf der Straße. Wie viele junge Süchtige glaubte sie, früher oder später, locker vom Stoff und der Straße wegzukommen. Die Lockerheit war weg, als sie ihre tote Freundin sah. Mit offenem Mund starrte sie auf die Leiche und nickte langsam. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Frau aus Ungarn, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Frau aus Ungarn. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloney macht sich auf die Suche nach einer jungen Ungarin, die von seinem Klienten seit einigen Tagen vermisst wird. Schon bald stellt Maloney fest, dass sich Herr Taumeler einiges einbildet. Unter anderem auch die Gäste, die er mit ungarischen Spezialitäten verwöhnt. Als Maloney jedoch erfährt, dass in der Stadt eine unbekannte Frauenleiche aufgefunden worden ist, wittert er einen Zusammenhang. Er findet eine Freundin der Toten und mehrere Motive, die allesamt in die Gegend führen, in der sein Klient wohnt. Die Freundin der Toten war derart geschockt, dass sie bereit war, sich freiwillig der Polizei zu stellen. Da die Videoaufnahmen des Tankstellenüberfalls irrtümlich gelöscht worden waren, hatte sie nicht viel zu befürchten, was bei der hiesigen Polizei allerdings nicht viel zu bedeuten hatte. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Alle sind in irgendwelche Verbrechen verwickelt und erwarten mildere Umstände. Früher wurden Recht und Ordnung noch akzeptiert und der Abfall wurde ohne Gebührensack ordnungsgemäß entsorgt. Heute benötigen wir eine Güsselpolizei, um Personen wie Frau Obrecht auf die Schenkel zu stellen. So etwas muss ich mir nicht bieten lassen. Ich bin bereit, auszusagen, aber nicht, wenn man mir irgendetwas anhängen will, was ich nicht gemacht habe. Die Tote war lebend als Anita Klingler im Drogenmilieu bekannt. Sie hatte Rückfälle, war eigentlich clean. Und dann lernte sie diesen tollen jungen Mann kennen. Jan Guyer? Keine Ahnung, wie er heißt. Aber gut aussehend, intelligent und mit einer tollen Karriere vor sich. Die beiden hatten eine wilde Affäre. Und Anita wurde schwanger. Moment. Sie kennen den Vater der Toten? Nein, der Vater des toten Kindes, der toten Mutter? Ich traute dem Glück nicht. Ich weiß doch, wie das läuft. Für die netten Kerle aus gutem Hause sind wir doch nur eine Affäre, mehr nicht. Sie waren auch eine Affäre? Wo ist nur die Moral geblieben? Maloney, daran sind Sie und das Fernsehen schuld. Aber hat er sie umgebracht? Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich wollte sie das Kind und ihn. Da wurde ihm klar, dass sie seiner jungen Karriere nicht förderlich war. Wir werden den Mann verhaften auf der Stelle. Zuerst aber warten wir ab, was die Farbanalyse ergibt. Ah, Ihr Antrag wurde bewilligt? Allerdings, Maloney. Und gleich ein Dutzend andere auch. Für 2 Flachbildschirme und 10 Solarleuchten. Sie benötigen im Polizeipräsidium Solarleuchten? Natürlich nicht, aber die Tischventilatoren wären uns aus umwelttechnischen Gründen nicht bewilligt worden. Jetzt versteigern wir die Solarlampen auf eBay und kaufen uns dafür Tischventilatoren. Und wer verhaftet den Mörder meiner Freundin? Das kann warten. Ein Kollege wird den Mann mit Hilfe von Google Earth Tag und Nacht observieren. Geht das? Nein. Aber Kollege Neubrunner taugt nichts für den Außendienst. Und irgendeine Aufgabe müssen wir ihm zuweisen, sonst wird seine Stelle gestrichen. Als ich am Abend vor dem Haus der Guyers stand, sah ich, wie sich in einem der geparkten Autos ein Mann streckte und gähnte, ehe er wieder die Augen schloss und weiter schlief. Im Garten saßen Vater und Sohn und spielten Schach. Sie schon wieder... Immer noch auf der Suche nach Ihrer Frau. Turm auf G4 und Schach den Mörder. Was soll das? Hauen Sie ab. Ich suche nicht nach einer Ungarin. Ich suche den Mörder von Anita Klingler. Anita ist ermordet worden? Lesen Sie keine Zeitung. Ich lerne. Da habe ich keine Zeit für das, was außerhalb dieses Hauses geschieht. Die Frau verkehrte in Kreisen, in denen ein Mord etwa gleichbedeutend ist wie bei uns ein Besuch in der Oper. Anita war nicht so. Ach was, die sind doch alle gleich. Rede nicht so über sie. Ich habe sie gemocht. So sehr, dass sie ermordet haben. Ich soll sie getötet haben? Warum? Weil sie schwanger von ihnen war. Das ist Unsinn. Völlig unmöglich. Ich habe ein einziges Mal mit ihr geschlafen. Geschützt. Danach habe ich mich wieder meinem Studium gewidmet. Sie sollten den Täter im Milieu suchen, in dem sie verkehrte. Anita Klingler verkehrte vor allem hier in diesem Haus. Das stimmt nicht. Vielleicht war sie ja nicht von Ihnen schwanger. Garantiert nicht. Es reicht. Wir möchten Sie hier nie wieder sehen. Das kann ich gut verstehen. Sie waren der Vater, ist es nicht so? Du hast mit ihr geschlafen, Vater? Es war eine Dummheit, aber nichts Ernsthaftes. Das habe ich ihr auch gesagt. Hast du sie getötet? Spinnst du? Wo ist eigentlich Frau Guyer? Wusste sie von den Affären von Mann und Sohn? Sie ist bei Taumeler, dem Spinner. Er hat sie zum Essen eingeladen. Mutter hat nichts damit zu tun. Lassen Sie uns endlich in Ruhe. Als ich mich dem Haus meines Klienten näherte, sah ich, wie er sich am offenen Küchenfenster mit Frau Guyer unterhielt. Ich versuchte, den Polizisten aus seinem Feierabendkoma zu wecken. Es dauerte unendlich lange, bis er bereit war, mir zuzuhören und herzukommen. Überstunden werden uns nicht mehr vergütet. Was ist mit dem Mann da drin? Hat er die Frau ermordet? Dieser Mann ist mein Klient und er hat psychische Probleme. Er bildet sich Menschen ein. Das überrascht mich nicht, Maloney. Soziale Randgestalten wie Sie ziehen andere Randgestalten an. Ich habe ein Buch gelesen. Das interessiert mich nicht. Wir sollten in das Haus gehen, bevor ein weiterer Mord geschieht. Weshalb sollte Ihr verrückter Klient die Frau ermorden? Zudem ergibt das keinen Sinn. Die Farbanalyse hat ergeben, dass auf der Handfläche der Toten Lippenstift entdeckt wurde. Vermutlich eine Abwehrbewegung zum Mund des Mörders hin. Benutzt Ihr Klient Lippenstift, Maloney? Es dauerte beinahe eine halbe Stunde, bis ich ihn davon überzeugt hatte, dass nicht mein Klient, sondern der Gast das eigentliche Problem war. Als wir endlich das Haus betraten, hatten die beiden bereits gegessen. Ausgezeichnet! Ich habe schon so lange keine guten Ravioli mehr gegessen. Das waren keine Ravioli. Das waren ungarische Teigtaschen mit Kalbslunge gefüllt. Kalbslunge? Eine fantastische Suppeneinlage. Wo ist die Toilette? Sie bleiben hier. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Und Sie auch. Ich? Aber warum denn? Das Kochen gesundheitsgefährdender Speisen ist verboten. Es geht schon. Es war nur der erste Schock. Geschmeckt hat es, das kann ich nicht leugnen. Im Gefängnis wird man Ihnen ganz andere Speisen vorsetzen. Genau. Zum Beispiel die Reste aus der Kantine des Polizeipräsidiums. Die Verwaltung muss sparen, wo sie nur kann. Sie verhaften Frau Guyer? Aber warum? Sie ist die einzige Nachbarin, die je eine Einladung von mir angenommen hat. Vermutlich wollte sie herausfinden, was sie über die junge Frau wissen, die sie erstochen hat. Kann es sein, dass Sie Ihr Messer selber mitbrachten, Frau Guyer? Ich bereue nicht, was ich getan habe. Sie haben Frau Horvath ermordet? Wer ist Frau Horvath? Noch eine Leiche? In Herrn Taumelers Fantasie wurde aus Anita Klingler, die gerne ungarisch kochte, die Ungarin Horvath. Diese Schlampe hat meinem Sohn ein Kind angedreht. So etwas konnte ich nicht dulden. Sie kam vorbei und wollte mit ihm reden. Als ich sie wegschickte, sagte sie, dass sie ein Kind erwartet. Ich traf mich mit ihr nachts im Park. Ich bot ihr Geld, viel Geld. Aber sie wollte nur eines, das Kind. Ich wurde mit 17 schwanger. Ich weiß, was es heißt, seine eigene Karriere zu opfern. Was soll mein Sohn mit einer solchen Frau, die keinerlei Intelligenz aufweist? Wer gut kochen kann, ist auch intelligent. Der Fall ist gelöst. Jetzt mache ich Feierabend. Hey, und was ist mit dem Gebäck? Eine ungarische Stefani-Torte. Immer eine Sünde wert. Die Karriere eines Mannes ist keine Sünde wert. Die Frau musste weg. Die Frau war nicht von ihrem Sohn schwanger, sondern von ihrem Mann. Das hat jetzt aber gesessen, Maloney. Sehen Sie, wie die Farbe Ihres Tanks grünlich wird? Das liegt aber nicht an meinem Essen. Wo? Die Toilette? Schnell! Mein Klient wies ihr den Weg. Der Polizist versuchte umständlich, eine SMS zu schreiben, und ich setzte mich auf einen Stuhl. Als mein Klient zurückkam, schaute er mich entsetzt an und fragte, ob ich Herrn Goldbach um Erlaubnis gebeten hätte, auf seinem Schoß zu sitzen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Frau aus Ungarn, dritter und letzter Teil.